Erste Stadt Babel, geh hinunter und setz dich in den Staub. Du hast keinen Thron mehr. Man nennt dich nicht mehr die Verwöhnte. Zweiter, nimm die Mühle und mach Mehl. Nimm deinen Schleier ab. Heb dein langes Kleid hoch. Zeig dein Bein. Geh durch Flüsse. Dritter, Mann wird deine Nacktheit sehen. Man wird deine Schande sehen. Ich werde mich rächen. Ich höre auf kein Bitten. Vierter, unser Retter ist Jahwe. Er ist der Herr der Heere. Er ist der Heilige Israels. Fünfter, sitz still und geh in die Dunkelheit, Stadt der Chaldeer. Man nennt dich nicht mehr Herrin der Länder. Sechster, ich war wütend auf mein Volk. Ich gab mein Volk in deine Hand. Du hattest kein Mitleid mit ihnen. Du hast alte Menschen sehr schlecht behandelt. Siebter, du dachtest, ich werde immer herrschen. Du hast das nicht ernst genommen. Du hast nicht über das Ende nachgedacht. Achter, hör jetzt zu, du stolze Stadt. Du denkst, ich bin die Einzige. Es gibt keine andere. Ich werde keine Witwe sein. Ich werde keine Kinder verlieren. Neunter, zwei schlimme Dinge kommen plötzlich über dich. An einem Tag wirst du kinderlos und Witwe sein. Sie kommen sehr schnell über dich. Deine vielen Zaubersprüche helfen dir nicht. Zehnter, du fühltest dich sicher in deinem Bösen. Du sagtest, niemand sieht mich. Dein Wissen hat dich betrogen. Du dachtest, ich bin die Einzige. Es gibt keine andere. Elfter, Schlimmes kommt über dich. Du kannst es nicht wegzaubern. Zerstörung kommt über dich. Du kannst sie nicht wiedergutmachen. Plötzlich kommt dein Ende. Du bist nicht darauf vorbereitet. Zwölfter, benutz deine Zaubersprüche. Du hast sie seit deiner Jugend gelernt. Vielleicht kannst du etwas tun. Vielleicht machst du Angst. Dreizehnter, du hast viel geplant und gearbeitet. Lass die Leute kommen, die den Himmel kennen. Sie schauen zu den Sternen. Sie sagen dir, was bei Neumond passiert. Sollen sie dich jetzt retten? Vierzehnter, sie sind wie trockenes Stroh. Feuer hat es verbrannt. Sie können sich nicht vor dem Feuer retten. Es ist keine Kohle zum Wärmen. Es ist kein Feuer zum Sitzen. Fünfzehnter, so geht es dir mit denen, für die du gearbeitet hast. Du hast sie seit deiner Jugend gekannt. Deine Händler sind weggelaufen. Jeder ging seinen eigenen Weg. Niemand hilft dir.